Jetzt mit Pastor Joseph Prince. It is the year of the latter rain. Es ist das Jahr des Spätregens. Was bedeutet das? Es ist das Jahr der Ernte. Ernte. Sie dürfen mit einer Ernte rechnen. Ihre Ernte kommt. Nur verschlafen Sie Ihre Ernte nicht. Eine Ernte bringt nicht viel, wenn man sie verschläft. Wenn man die eigene Ernte vergisst, dann werden die Früchte überreif und fallen ab. Die Ernte ist eine Zeit des Ergreifens, des Nehmens, des Empfangens. Und alle Leute sagen Amen. Heute wollen wir uns das Wesen Gottes anschauen, denn unser Gottesbild wirkt sich auf unsere Lebensweise aus. Wie wir Gott sehen, bestimmt, wie wir leben. Es ist uns nicht unbedingt bewusst, aber wie wir noch sehen werden, wird selbst Angst durch ein falsches Gottesbild verursacht. In diesem Zusammenhang wollen wir uns ein Gleichnis anschauen. Darin steckt ein besonderer Brocken Wahrheit. Ich glaube, dass der Heilige Geist ihn für uns beleuchten wird. Okay, können wir loslegen? Mögen Sie Ihren Sitznachbarn? Amen. Alles klar? Amen. Are you okay? Oder haben Sie einen Sitznachbarn, der Ihrer Meinung nach ein Bad nötig hätte? Niemand hat etwas gegen seinen Sitznachbarn? Sie werden da jetzt nämlich die nächsten 4 Stunden sitzen müssen. Hier ist ein Wahrheitsbrocken aus dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Ich werde nicht das ganze Gleichnis vorlesen, nur eine kurze Zusammenfassung. Jesus erzählte eine Geschichte von einem Herrn, der auf eine lange Reise ging. Bevor er aufbrach, rief er seine 3 Verwalter zusammen. Dem ersten Verwalter gab er 5 Talente. Sagen Sie, 5 Talente. Ein Talent war damals eine Währungseinheit. Heute könnte man sagen, er gab ihm 5000 Euro. Ein Talent waren ungefähr 34 Kilogramm Gold. Aber für uns bedeutet ein Talent auch was? Eine Begabung, ein Talent. Also, er gab ihm 5 Talente. Dem nächsten Verwalter gab er 2 Talente. Und dem dritten schließlich 1 Talent. Dann begab er sich auf eine lange Reise und blieb recht lange weg. Die ersten beiden Verwalter machten Geschäfte mit ihren Talenten. Nur der dritte nicht. Schließlich kehrte der Herr zurück. Ein Bild für die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Amen. Der Herr hier ist unser Herr, richtig? Und seine Diener, das sind wir alle. Als der Herr also zurückkam, rief er die Verwalter zu sich und fragte sie, was sie mit dem Geld gemacht hatten. Der erste sagte, Herr, du hast mir 5 Talente übergeben. Das finde ich so gut. Er war sich bewusst, dass die Talente eigentlich nicht ihm gehörten, sondern vom Herrn kamen. Er gab dem Herrn Anerkennung. Herr, du hast mir 5 Talente übergeben und ich habe mit ihnen 5 weitere gewonnen. Also der Herr gab ihm 5 Talente. Er gewann 5 weitere und gab dem Herrn dafür die Ehre. Du hast mir die Talente gegeben. Der zweite sagte das Gleiche. Herr, du hast mir 2 Talente gegeben. Ich habe 2 weitere gewonnen. Dann kam der dritte. Hier ist der Wahrheitsbrocken, der Ihnen helfen wird, in Ihrem persönlichen Leben. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Achten Sie darauf. Er klagt den Herrn an. Dass der Herr erntet, wo er nicht gesät hat. Stimmt das? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Das Talent dieses Mannes kam vom Herrn. Trotzdem sagte er im Grunde, du nimmst von mir, was mir gehört. Beachten Sie auch die Worte, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Nirgendwo sonst im Gleichnis wird er als harter Mann dargestellt. Doch im Denken, in der Wahrnehmung dieses dritten Dieners, war sein Herr ein harter Mann. Im Griechischen bedeutet das Wort für hart auch streng, gewalttätig, strikt. Wie gesagt, der Herr in diesem Gleichnis ist der Herr selbst. Welches Bild haben wir vom Herrn? Wenn wir ihn als hart, fordernd, streng, ja sogar gewalttätig ansehen, dann wirkt sich das darauf aus, wie wir unsere Talente einsetzen, wie wir mit unserem Geld umgehen und wie wir dem Herrn dienen. Mehr noch, der dritte Verwalter sagte, und ich fürchtete mich. Ich fürchtete mich. Ist Ihnen das aufgefallen? Ich fürchtete mich. Furcht kam in ihm auf. Angst packte ihn. Doch was ging dieser Angst voraus? Ein falsches Gottesbild. Wie sehen wir Gott? Sehen wir Gott als zornig, hart, gewalttätig? Aus einem solchen Bild erwächst Angst. Die Angst muss sich nicht unbedingt direkt auf Gott beziehen. Es kann die Angst vor dem Altern sein, die Angst, nicht genug zu haben, die Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren, die Angst um die eigene Gesundheit, die Angst um Finanzen. All diese Ängste sind auf eine Mutter aller Angst zurückzuführen, nämlich auf unser Gottesbild. Warum versteckte Adam sich vor Gott? Weil er sagte, ich hatte Angst. Ich hörte deine Stimme und ich hatte Angst. Der Herr möchte diese Art von Furcht nie. Einige Christen sagen, was die Welt heute braucht, ist eine ordentliche Dosis der Furcht des Herrn. Es hängt davon ab, was für eine Furcht das ist. Jesus hat die Furcht des Herrn für uns definiert. Als er in der Wüste versucht wurde, sagte ihm der Teufel, wirf dich vor mir nieder und bete mich an, dann gebe ich dir alles. Jesus antwortete mit einem Zitat aus 5. Mose. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten. Schlägt man die Stelle nach, steht da eigentlich, du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten. Aber Jesus änderte es in du sollst anbeten um. Damit gab er uns die exakte Definition der Art von Gottesfurcht, die Gott sich von uns wünscht. Gemeint ist keine Angst, wie man sie vor Schlangen, vor Krankheiten oder der Zukunft hat. Gemeint ist Anbetung. Eine solche Ehrfurcht vor Gott ist gesund. Die Bibel spricht davon, dass die Ehrfurcht vor Gott unser Leben verlängert. Wer von Ihnen möchte gern ein langes Leben haben? 5 Leute. Nehmen Sie zur Kenntnis, Vater. Wie viele wollen ein langes Leben? In der Bibel steht, dass die Anbetung Gottes das Leben verlängert. Ich las einmal eine Statistik über die Lebensdauer von Amerikanern. Und die langlebigsten Amerikaner waren Kirchgänger. Das ist belegt. Die Bibel hat recht. Die Anbetung des Herrn verlängert unsere Tage. Sie verlängert unser Leben. Can I have a good amen? Unser Gottesbild wirkt sich auf unsere Zukunft aus. Sie wirkt sich darauf aus, wie wir mit unseren Talenten umgehen. In dem Gleichnis sagte der dritte Mann, ich hatte Angst, deshalb vergrub ich dein Talent. Er nutzte nicht, was der Herr ihm gegeben hatte. Es war ihm anvertraut, aber er setzte es nicht ein. Warum machte er keinen Gebrauch davon? Aus Angst. Warum war er so ängstlich? Weil er eine falsche Vorstellung von Gott hatte. Unser Gottesbild wirkt sich auf alles andere in unserem Leben aus. Indem der Herr Jesus auf die Erde kam, verkörperte er buchstäblich Gott, um uns Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Heute gibt es viele Debatten unter Christen. Möchte Gott immer noch Menschen heilen? Mit all diesen Debatten kann man aufhören, wenn man sich einfach Jesus anschaut. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Stimmt's? Jesus ist Gottes Wille in Aktion. Zwar segnete Gott Menschen auch im Alten Testament. Gott vergab, Gott begnadigte, Gott heilte, Gott versorgte. Doch das alles geschah mit einer gewissen Zurückhaltung. Mit einer gewissen Distanz. Zum Beispiel versorgte er die Israeliten in der Wüste mit Manna, mit Engelsnahrung, Nahrung der Gewaltigen. Aber er selbst blieb im Himmel. Er vergab Sünden, aber die Israeliten mussten bestimmte Rituale erfüllen. Er blieb im Allerheiligsten. Auch ein Aussätziger musste aufwendige Rituale auf sich nehmen. Und dann musste er vom Rest des Lagers getrennt werden und abgesondert warten. Erst nachdem er die ganze Prozedur erfüllt hätte, hätte der Herr ihn geheilt. Also auch im Alten Testament gab es Gottes Versorgung, aber mit einer gewissen Distanz. Doch als Jesus kam, wurde Gott selbst Mensch. Der Herr der Herrlichkeit kam mit all den Ressourcen des Himmels. Er kam zu den Straßen und Gassen, wo die Menschen lebten. In ihre Häuser. Dort erwies er dieselben Taten der Gnade und Liebe wie zuvor. Nur, dass er diesmal direkt dort war. Er vergab Sünden, während er direkt beim Sünder stand und ihm sagte, dir sind deine Sünden vergeben. Er heilte, indem er sich direkt in der Menge bewegte. Und er heilte alle, die Heilung brauchten. Er versorgte Menschen nicht nur mit Nahrung, sondern saß direkt mit ihnen am Tisch. Als er die Brote und Fische vermehrte, war er mitten unter den Menschen. Man kann sagen, er verteilte nicht nur Gaben, sondern gab vor allem sich selbst. Er selbst steckte quasi in seinen Gaben. Damit hatten die Pharisäer ein Problem. Die religiösen Leiter wollten Gott nämlich auf Distanz halten, im Allerheiligsten. Sie wollten, dass Gott im Tempel blieb. Denn wenn man dann zu Gott kommen wollte, um Gutes von ihm zu bekommen, musste man erst an ihnen vorbei. Sie meinten, ich habe Zugang, ich habe den Schlüssel, ich habe den Zahlencode zu Gott. Ich weiß, was Gott will und was er nicht will. Du musst durch mich zu ihm kommen. Ich bin entscheidend. Doch als Jesus kam, trat Gott sozusagen aus dem Allerheiligsten und bewegte sich unter den Leuten. Er tat Gutes und heilte alle Leidenden. Dadurch wurde der Mittelsmann überflüssig. Worüber die Mittelsmänner natürlich nicht erfreut waren. Deshalb wollten sie Jesus umbringen. Sie wollten ihn auslöschen. Stellen Sie sich vor, Gott wurde Mensch und sie wollten ihn auslöschen. Das zeigt, dass ihre Herzen eigentlich nicht für den Herrn schlugen. Ihnen ging es nur um ihre eigene Rolle. Gott war unter ihnen als Mensch. Es ist so schön, wie der Herr Jesus mit all den Ressourcen, mit all der Kraft, all dem Guten des Himmels auf die Erde kam. Er kam und bewegte sich unter bedürftigen Menschen. Wissen Sie, ihre Bedürfnisse stoßen Gott nie ab. Im Gegenteil, gerade ihre Bedürftigkeit bildet den Anspruch auf seine Gnade. Durch ihren bedürftigen Zustand bekommen sie ihre Berechtigung. Gerade darauf reagiert Gott, weil er alle Versorgung hat. Positive und negative Kräfte ziehen sich an. Das haben wir alle in der Schule gelernt. Er ist die positive Kraft, die Versorgung, und wir sind die negative. Das Problem ist, dass wir selbst positiv sein wollen. Wir verneinen unsere Bedürftigkeit. Wir wollen sagen, dass wir nicht deprimiert sind. Wir wollen sagen, dass wir nicht süchtig sind. Wir wollen sagen, dass wir keine Nöte haben. Wir tun so, als ob. Und folglich erleben wir auch nicht Gottes Versorgung. Denn er kommt für die Bedürftigen. Amen. Er kommt mit all seinen Ressourcen und teilt sie, wann immer er einen Bedürftigen findet. Das sieht man immer wieder in den Evangelien. Oh, sein Herz öffnet sich. Als die Frau, die an Blutungen litt, bloß den Saum seines Gewandes von hinten berührte, da flossen all die Ressourcen des Himmels in die Frau und sie wurde gesund. Die ganze Fülle floss in sie hinein, durch eine leichte Berührung der Fingerspitzen. Wenn Bedürftigkeit auf Gottes Kraft trifft, wenn Not auf seine Versorgung trifft, dann fließt die Versorgung hinein. Und die Not erschöpft nie die Versorgung. Ich sagte, die Not erschöpft die Versorgung nie. Der Herr hat immer mehr als genug. Er hat immer Überfluss. Einmal gab es eine Witwe, die den Propheten Elisa um Hilfe bat. Ihr Mann war gestorben und hatte ihr einen Schuldenberg hinterlassen. Nun war sie nicht in der Lage, die Schulden abzubezahlen. Und ihr Gläubiger kannte keine Gnade. Er forderte ihre beiden Söhne als Sklaven. Also rief sie Elisa um Hilfe. Elisa ist im Grunde derselbe Name wie Jesus. Eli, mein Gott. Sa, oder eigentlich Sha, wie in Jeschua. Mein Gott rettet. Er ist also ein Bild von Jesus. Und die Frau bat ihn um Hilfe. Elisa fragte sie, was hast du in deinem Haus? Was steht dir zur Verfügung? Wir sind nie so arm, dass wir überhaupt nichts haben, was Gott uns nicht bereits zur Verfügung gestellt hat. Vielleicht ein einziges Talent, vielleicht zwei Talente, was immer es ist. Die Witwe erwiderte, ich habe einen kleinen Krug mit Öl. Es war eine Art Ölfläschchen, um sich das Gesicht einzusalben und sich vor Hitzschlag oder Sonnenbrand zu schützen. Es war kein großer Krug. Daraufhin wies Elisa sie an, leih dir von deinen Nachbarn leere Gefäße aus. Leere Gefäße sollten unter unseren Nachbarn, in unseren Schulen, an unserem Arbeitsplatz nicht schwer zu finden sein. Leere Gefäße. Man braucht nur irgendwo hingehen, wo es viel Lärm gibt. Da findet man auch leere Gefäße. Elisa wies sie an. Das waren die spezifischen Anweisungen des Propheten. Er sagte, leih dir nicht nur einige wenige aus, sondern viele. Nachdem sie die Gefäße geholt hatte, sagte er, gieß das Öl in die Gefäße. Öl symbolisiert immer den Heiligen Geist. Statt zu klagen, oh, Gott benutzt mich nicht, können wir lieber anfangen, für jemanden zu beten. Wir können einfach anfangen, für die Kranken zu beten, für Menschen zu beten, die eine Not haben. Wenn wir weiter beten, wird auch der Heilige Geist weiter ausgegossen. Je mehr die Witwe das Öl in die Gefäße goss, desto mehr Öl wurde es. Eigentlich waren die Gefäße viel größer als ihr kleiner Krug. Aber solange sie weiter goss, hörte die Versorgung nicht auf. Das Öl floss weiter ins nächste leere Gefäß und ins nächste leere Gefäß, bis die Witwe ihrem Sohn sagte, bring mir noch ein Gefäß. Aber er antwortete, Mama, wir haben keins mehr. In der Bibel steht, das Öl hörte auf zu fließen. sobald keine Gefäße mehr da waren. Was zeigt uns das? Gottes Angebot ist größer als unsere Nachfrage. Bei Gott gelten nicht die normalen Wirtschaftsgesetze. Bei ihm gibt es nie Güterknappheit. Ich war bei Wirtschaftsthemen in der Schule immer ganz schlecht. Aber ich habe eine neue Wirtschaft gelernt, in der gilt, Gottes Angebot ist immer größer als die Nachfrage des Menschen. Immer. Das Problem ist, dass es auf dieser Seite vom Himmel keine große Nachfrage gibt. Mir ist schon vor langem klar geworden. Und nehmen Sie mir das nicht übel, aber ich sage Gott immer, was andere nicht wollen, das gibt mir. Amen. Denn ich weiß, dass Gott sich danach sehnt. Er ist Liebe und Liebe sehnt sich immer danach zu geben. Liebe will immer teilen. Wenn man so voller Liebe und so reich ist wie Gott, was ist dann der größte Schmerz? Nicht geben zu dürfen, nicht lieben zu dürfen, nicht ausgießen zu dürfen. Deshalb habe ich schon vor langem beschlossen, Gott von diesem Schmerz zu befreien. Ich bete, Herr, wenn du etwas hast, womit du Menschen segnen willst, was sie nicht wollen, dann gib es mir. Also das Angebot ist immer größer als die Nachfrage. Das war auch so, als Jesus zu seinem eigenen Heimatort zurückkam, Nazareth. Der Herr der Herrlichkeit ging dort zur Synagoge, öffnete eine Schriftrolle und las aus Jesaja über sich selbst, den Messias. Der Geist des Herrn ruht auf mir, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Was ist eine gute Botschaft für die Armen? Ihr müsst nicht mehr arm sein. Zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Gefangenen Befreiung zu verkünden. Um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. In Jesaja geht der Satz eigentlich noch weiter. Und den Tag der Rache unseres Gottes. Aber sein erstes Kommen war nicht der Tag der Rache Gottes. Der Tag wird in der Zukunft kommen. Es wird nicht unsere Zukunft sein, aber er steht bevor. Auf uns wartet in der Zukunft kein Gericht mehr. Unser Gericht ist am Kreuz bereits vergangen. Jesus hat unsere Sünden getragen, aber in der Zukunft gibt es noch ein Gericht für die Welt. Aber Jesus wusste, wo er aufhören musste, und auch wir müssen das wissen, und zwar bei, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Es ist das Jahr, in dem Gottes Gnade überreich vorhanden ist, und da hörte er auf. Da rollte er die Schriftrolle wieder zusammen. Bei seinem ersten Kommen brachte er den Himmel auf die Erde. Er sagte, heute ist diese Schrift erfüllt in euren Ohren. Aber die Leute sagten, ist das nicht Josefs Sohn? Wir kennen seine Eltern. Wir kennen ihn noch als Jungen. Er ist hier in Nazareth aufgewachsen. Sie ärgerten sich darüber, dass er behauptete, der Messias zu sein, was er war. Sie sprangen auf und trieben ihn hinaus an einen steilen Hang. Nazareth liegt auf einem Berg. Und sie trieben ihn an einen steilen Abhang des Berges, auf dem die Stadt gebaut war. Sie wollten ihn gerade hinunterstürzen, aber niemand konnte Jesus vor seiner Zeit töten. Er ließ sich von ihnen bis an den Rand drängen, ehe er sagte, okay Leute, wenn ihr nicht wollt, dann leider eben nicht. Man hat den Eindruck, dass er sie eigentlich nicht verlassen wollte. Sein Angebot stand. Es gab so viele zerbrochene Herzen. Er hatte gerade gesagt, der Geist ist auf mir, um zerbrochene Herzen zu heilen. Zu heilen. Und blinde Augen zu öffnen. Es gab so viele Nöte unter den Leuten. Sie drängten ihn immer weiter weg, aber er gab ihnen weiter eine Chance, bis sie ihn an den Rand gedrängt hatten. Er hielt an und sagte im Grunde, genug. In der Bibel steht, dass er mitten durch sie hindurchging. Niemand konnte ihm etwas anhaben. Das ist Macht. Und er ging fort. Er ging fort und sie schauten ihm hinterher. Wissen Sie was? Da ging die Heilung für ihre zerbrochenen Herzen weg. Menschen blieben zurück, die weiter ein zerbrochenes Herz hatten. Sie hatten ihn vertrieben. Es blieben Blinde zurück, die weiter blind blieben. Es gab Menschen, die dämonisch gebunden waren, die an Süchten und Depressionen litten, und sie blieben darin verfangen. Sie wollten, dass er wegging. Das hat Jesus so an sich. Wenn jemand sein Angebot nicht annehmen will, bietet er es dem Nächsten an. Er steht nicht da und weint. Er steht nicht da und bettelt einen an, er geht einfach zum Nächsten. Als die Stadt Samaria ihn ablehnte, fragte Johannes, sollen wir Feuer vom Himmel auf sie herabrufen? Jesus erwiderte, weißt du nicht, welches Geistes du bist? Dann zog er einfach weiter. Das allein war schon Gericht genug. Weil die Leute ihn ablehnten, gab es keine Heilung. Das war schon schlimm genug für sie. Für Nazareth hätte es der größte Tag in seiner Geschichte sein können. Es hätte der Beginn einer großen Erweckungsveranstaltung sein können. Menschen wären von nah und fern gekommen. Kommt, der Messias ist hier. Die von euch, die zerbrochenen Herzen sind, die Heilung von Krebs brauchen, die Heilung für ein Kind brauchen, kommt. Bringt sie alle. Braucht ihr Kraft? Braucht ihr Versorgung? Kommt, er ist hier. Aber sie lehnten ihn ab. Doch der Tag, an dem er wegging, war wie ein Gericht für Nazareth. Niemand wurde geheilt. Nur wenige. In der Bibel steht, dass nur wenige geheilt wurden. Er ging weg, weil sie ihn nicht wollten. Stellen Sie sich das vor, er kam mit all seinen Ressourcen. Und dann in Markus 3, darauf will ich heute unser Augenmerk lenken. Es geht heute um unser Gottesbild. Wie wir Gott sehen, hat eine Auswirkung darauf, wie wir im Gebet zu Gott kommen. Wie sehen Sie Gott? Sehen Sie Gott als jemanden, der sich manchmal über Sie freut und manchmal böse auf Sie ist? Nein, das ist nicht der Gott der Bibel. Wenn Sie ein Kind Gottes sind, lächelt er Sie immer an. Er ist so ein guter Vater. Das bist du. Das darf unser Bekenntnis sein. Das bist du, guter Vater. Und ich bin von dir geliebt. Das bin ich. Das ist unser Bekenntnis. Und ich bin von dir geliebt. Das bin ich. Gott möchte, dass wir das im Glauben bekennen können. Deshalb hat Gott solche Lieder eingegeben. Auf solchen Liedern liegen Salbung und Segen. Wir singen nicht, du bist ein Gott, Gott, Gott. Du sagst, du sollst nicht töten, das will ich tun. Ich will tun, du sollst nicht stehlen, das will ich tun. Du sollst nicht lügen, das will ich tun. Klingt nicht ganz so gut, oder? Fließt irgendwie nicht. Das Gesetz fließt nicht gut. Das Gesetz fließt nicht. Wir schreiben keine Lieder basierend auf dem Gesetz. Selbst christliche Liederschreiber, die eigentlich vom Gesetz vereinnahmt sind, schreiben Lieder, die voller Gnade sind. Nur wenn sie mit dem Singen aufhören, verfallen sie wieder ihrem gesetzlichen Denken, weil sie im Kopf darin verfangen sind. Aber Lieder lassen sich schwer vom Kopf her schreiben. Das Liederschreiben entspringt dem Geist, und wenn sie im Geist sind, berühren sie den Heiligen Geist, der immer voller Gnade ist. Wie gesagt, wir wollen unser Augenmerk auf diese Passage hier in Markus 3 richten. Und er ging wiederum in die Synagoge, und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Aus dem Griechischen geht hervor, dass seine Verkrüppelung nicht angeboren war. Seine Hand verkrüppelte erst später, vermutlich durch einen Unfall. Und sie lauerten ihm auf. Die Pharisäer beobachteten Jesus ganz genau, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Wenn er am Sabbat die Hand des Mannes heilen würde, dann könnten sie ihn anklagen. Sie beobachteten ihn nicht, weil sie wissen wollten, ob er heilen konnte. Sie beobachteten, ob er am Sabbat heilen würde. Mit anderen Worten, sie wussten bereits, dass er heilen konnte. Aber sie wollten einen Grund zur Anklage haben. Was für ein Zeugnis für die Perfektion unseres Herrn Jesus Christus. Dass selbst seine Feinde nichts Böses von ihm erwarteten, sondern darauf wetteten, dass er etwas Gutes tun würde.